Turn to Luke chapter 24 and we'll pray. Schlag zu Lukas Kapitel 24 und wir werden dann beten. Lord, we thank you for this evening. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Thank you for your word. Wir danken dir für dein Wort. Bless it to our hearts. Segne es hinein in unser Herz. In Jesus' name. Und wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen. As I mentioned last Sunday morning, if you were here. Wie ich das bereits letzten Sonntag erwähnt habe, wenn ihr vielleicht hier wart. It's been a very transitional last 2 years. Die letzten 2 Jahre war wirklich eine Übergangszeit für uns. We've left an affiliation in America. Wir haben da diese Vereinigung mit Amerika aufgelöst. We've restructured our administration in the church with the kindergarten. Wir haben die Gemeindeleitung restrukturiert, auch den Kindergarten ein wenig. We have gone over the 300 mark. Wir haben diese Marke 300 überschritten. We got a building. Und wir haben das Gebäude. Any one of those alone is difficult. Jedes dieser Dinge für sich genommen ist schon schwer. We went through 4 at the same time. Und zur selben Zeit haben wir da 4 Sachen durchlebt. And I am absolutely proud of the church. Und ich bin absolut stolz auf die Gemeinde. Just gone right through. Wir sind da direkt durchgegangen. And we are just looking at the sunrise and we are sailing. Und wir schauen da auf das Morgengrauen und wir fliegen so dahin. And I want to bring out a verse in Luke 24. Ich möchte da einen Vers vorbringen aus Lukas 24. That's so comforting. Der so viel Trost spenden kann. And that's the purpose of the message tonight, just to bring comfort. Und das ist auch der Sinn dieser Botschaft, einfach da Trost zu spenden. Now, I don't want to read the story, it'd take too long. Ich möchte nicht die ganze Geschichte durchgehen, es braucht vielleicht zu lange. But the Lord has resurrected from the dead. Aber der Herr ist von den Toten auferstanden. And the apostles are in unbelief. Die Apostel sind im Unglauben. The women have announced that Jesus is risen. Die Frauen haben bereits verkündigt, dass Jesus auferstanden sei. They think they're crazy. Die anderen denken, na, die sind ja verrückt. And these two men are on this road to Emmaus. Und da sind diese beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus. And they're discussing everything that had happened in the past. Und sie sprechen da alles durch, was in der Vergangenheit geschehen ist. Kind of like us. You know, die sind so ein bisschen wie wir. We look back. Wir schauen da zurück. Over the last 2 years, 5 years. Wir schauen zurück auf die letzten vielleicht 2 Jahre, 15, 5 Jahre, vielleicht sind es 10, 15 Jahre. 30. Vielleicht sind es 30 Jahre. And we wonder. Und we think. Wir denken darüber nach, wir stellen uns Fragen. We talk with friends about it and wir sprechen da mit Freunden drüber. We think. Und dann denken wir nach. This is what these two guys were doing. Und genau das haben diese beiden Jünger getan. And the Lord in his resurrected body in seinem Auferstehungsleib starts walking with them. Fängt an, mit ihnen zu gehen. And he covers their eyes so that they can't recognize him. Und tut ein bisschen die Augen von ihnen verblenden, auf dass sie es nicht sehen. I wonder how many times he does that with us. Und ich frage mich, wie oft uns das passiert. And they're walking. Und da gehen sie so and dahin. He says, so what's been happening? Oh, was passiert denn so? Erzählt mal. What? You Wie don't war's? Know where you been. Du weißt das nicht. Wo warst du? Jesus of Nazareth has been crucified. Jesus von Nazareth, er wurde gekreuzigt. The high priest and all they delivered him unto death. Der hohe Priester und sie haben ihn dem Tod überliefert. Where you been? Wo warst du denn? Laying around. Naja, war so ein bisschen durch die Gegend. You know. And he starts talking to them and they just keep going on. Und er fängt an, mit ihnen zu reden. Und so gehen sie da. And they say, and besides that, und daneben noch, it's the third day. Es ist schon der dritte and Tag. And some of our women have said that they've been to the tomb and he's not there. Einige von den Frauen haben gesagt, sie waren am Grab und er ist nicht da. And they saw angels. Und sie haben gesagt, sie haben Engel gesehen. They saw angels. Sie haben Engel gesehen, sagen and they say, he's risen. Sie sagen, er sei auferstanden. And some of our apostles went over to the tomb and he wasn't there. Und einige von den Aposteln waren dort und der war nicht da. And the Lord's walking with them listening to this. Und der Herr geht mit ihnen und er hört ihnen zu. And he's got the scars in his hands, you know. Er hat die Wundmale an den Händen. But they're covered. Aber sie sind ein bisschen verdeckt. And then he says to them in verse 25. Und dann sagt er in Vers 25 zu ihnen. O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Now watch verse 26, the way it's worded in the English. Und schaut mal, wie es in Vers 26 im Englischen steht. Was it not necessary? War es nicht notwendig? For the Christ to suffer these things. dass der Christus diese Dinge erleiden müsste, and to enter into his glory. Um in seine Herrlichkeit einzutreten. But the word "and" is not in the Greek. Und das Wort "und" ist im Griechischen nicht Was da. It not necessary War es nicht notwendig, for the Christ to suffer, für den Christus zu leiden, to enter his glory. Um in seine Herrlichkeit einzutreten. He had to suffer to enter glory. Er musste in leiden, um in die Herrlichkeit einzutreten. Was it not necessary? War es nicht notwendig? Now, as we look back, I mean, I've looked back over 30 years and asked God questions and. Und wenn wir da so zurückschauen, ich habe vielleicht selbst 30 Jahre zurückgeschaut und habe ihm dann Fragen back gestellt. 21 years here and asked God questions and. Ich habe so zurückgeschaut auf 21 Jahre hier in Wien und habe Gott Fragen gestellt. Was it not necessary? War es nicht nötig? I want you to look at Hebrews chapter 3. Schlagt einmal auf Hebräer Kapitel 3. Thinking of Israel coming out of Egypt. Und wenn wir daran denken, dass Israel aus Ägypten kommt, which is a picture of us getting saved, was ja ein Bild dafür ist, für uns, dass wir errettet werden, the Passover blood on the door, dass das Passahlamm, das Blut an den Türpfosten, which is a picture of Christ, ist ein Bild für Christus. And then this miracle of the Red Sea parting and us leaving Egypt. Und dieses Wunder, dass das Rote Meer sich teilt und wir so durch Ägypten, durch das Rote Meer durchgehen können und Ägypten verlassen können. And then it closes up so we can never go back. Und danach schließt es sich, auf dass wir nie zurückgehen können. Now we are a child of God. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Oh, we can go back in our hearts. Aber in unserem Herzen können wir zurückgehen. But not, we are a child of God now. Aber nicht als Ganzes, wir sind ein Kind Gottes. And they came through. Und so kamen sie da durch. And in Deuteronomy chapter 1 verse 2. Und im 5. Buch Mose Kapitel 1 Vers 2. They were 11 days away from the promised land. Sie waren nur 11 Tage vom verheißenen Land entfernt. 11 days. Nur 11 Tage. To the promised land. Bis zum verheißenen Land. Did they get there? Sind sie dorthin gekommen? No. Nein. They wandered for 40 years. 40 Jahre lang sind sie in der Wüste umhergeirrt. Do we have a mathematician here tonight? Is Gerald here? Haben wir einen Mathematiker hier, den Gerald vielleicht? Can you divide 11 into 40 years? 11 durch 40? How many times more did they have to stay in the wilderness than it was necessary? Wie viel Mal mehr mussten sie da in der Wüste verbringen, als es notwendig war? How much? Well, 11 days into 40 years of days is what? 11 Tage auf 40 Jahre. Also 40 mal 365. 1,327 times longer than they were supposed to be there. Wenn das jetzt mitgekriegt hat, 1,427 mal mehr als notwendig war. Right. Now look at Hebrews 3. Schauen wir einmal auf Hebräer 3. And we're going to start with verse 16. Und wir beginnen mit Vers 16. Now let's move to 17. Oder 17. And with whom was God angry for 40 years? Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Waren es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lagen? And to whom did he swear that they should not enter his rest? Und zu wem sprach Gott, als er schwor, dass sie seine Ruhe niemals, finden sollten? But to those who were disobedient. Er sprach zu denen, die ihm ungehorsam gewesen waren. Now that rest. Diese Ruhe is God's purpose for my life. Ist ja Gottes Zweck für mein Leben. I find rest when I'm doing exactly what God intended for me to do. Ich finde Ruhe darin, dass ich genau das tue, was Gott für mich beabsichtigt hat. I had such rest in Bible college because I was supposed to be there. Ich hatte so eine Ruhe in der Bibelschule, weil ich ja da sein sollte. I had such rest working for Bill because I was supposed to be there. Ich hatte so eine Ruhe, dafür Bild zu arbeiten, weil ich ja dort sein sollte. I had such rest living in Massachusetts as a song leader. Und ich hatte auch solche Ruhe, in Massachusetts zu leben als Gesangsleiter. Doing a Bible study and working carpentry because it was what God wanted me to do. Eine Bibelrunde zu leiten und dann auch als Schreiner tätig zu sein, weil es genau das war, was Gott von mir wollte. And coming to Austria despite all of the adversity. Und nach Österreich zu kommen, trotz all dieses Widerstands, language and everything, finances, all die Dinge, auch die Finanzen, and anti-evangelical culture, und eine Kultur, die gegen die Evangelikalen eingestellt ist. We had rest because we were in God's purpose. Wir hatten da eine Ruhe, weil wir genau in Gottes Zweck waren. And his purpose continues. Und sein Zweck, der geht ja immer weiter. Now, look at the last verse. Schauen wir nachher mal den letzten Vers an. And this is the key verse. Und das ist der Schlüsselvers. So we see that they were unable to enter because of unbelief. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden But konnten. But what was the unbelief about? Aber worum ging es da in diesem Unglauben? Did they not believe that there was a promised land? War es so, dass sie nicht glaubten, dass es überhaupt das verheißene Land gäbe? No, they actually sent spies and saw it. Nein, die haben jetzt sogar 10 Gesandte hineingesandt, um es zu sehen. They brought bananas back that were so big you could make a canoe out of it. Die haben Bananen zurückgebracht, die waren so groß, da hätte man ein Kanu draus bauen können. I mean, they saw it. They brought the fruit back. Sie haben das gesehen und sie haben unglaubliche Früchte zurückgebracht. What was their unbelief toward? Worin bestand ihr Unglaube? It was toward the process that would bring them there. Es war ein Unglaube gegenüber dem Prozess, der sie dort genau hinbringen sollte. Now turn to Deuteronomy chapter 8. Schlag mal hin zum 5. Buch Mose, Kapitel 8. Now you think of this in light of what the Lord said. Was it not necessary? Und denkt einmal darüber nach, im Lichte von dem, was der Herr gesagt hat. War es nicht nötig? We go through all these things and wir machen all diese Dinge durch. And we think, why? Oh, und why? Wir fragen uns, warum? And warum, then, warum? Then we look back. Dann schauen wir aber zurück. And maybe even before the Lord one day. Und vielleicht geschieht das sogar vor dem Herrn einmal. And the Lord will say. Und der Herr wird sagen. Was it not necessary? War es nicht notwendig? For me to do that in order to move you like this. Dass ich dies mit dir getan habe, damit ich dich so bewegen konnte. Now my father was a prisoner of war in China. Mein Vater war ein Gefangener im Krieg in China. 2 years in North Korea and another year and a half in China. 2 Jahre in Nordkorea und ein weiteres halbes Jahr in China. And he made our home into a prison camp. Und er hatte unser Zuhause zu einem Gefangenenlager umgewandelt. Do you know how many times we got beat with the belt? Wisst ihr, wie oft wir geschlagen wurden mit dem Gürtel? With an oak paddle? Oder mit einem Eichenschläger? I can still feel it. Ich kann es immer noch fühlen. Ich spüre das every minute after 5 o'clock that you were late for dinner, every minute. Jede Minute, die du nach 5 zum Abendessen kamst. You got hit one time with the oak paddle. Gab es einen Schlag mit diesem Eichenschläger? Man, oh man, oh wow. Man. And you grow up in a dysfunctional family. Und so bin ich aufgewachsen in einer dysfunktionalen Familie. Has to have the television on all the time just so we don't fight. Die ganze Zeit muss der Fernseher laufen, damit wir nicht miteinander streiten oder kämpfen. And you look back and you say, you look at it and you say, why? Und so schaue ich zurück und sage, warum? Why? Warum nur? Why me? Warum ich? And then you see how God used it. Dann kann ich aber sehen, wie Gott es verwendet hat. I prayed on my knees. Ich habe auf den Knien gebetet. Every single night since I was in kindergarten. Jeden Abend, seit ich im Kindergarten war. That God would help me survive this. Dass Gott mir helfen würde, das einfach zu überleben. All the way till I was 18. Und so ging es bis 18 Jahre. And then I got saved. Und dann wurde ich errettet. And God heard all those 14 years of prayer. Und Gott hat all diese 14 Jahre des Gebets angehört. And as I look back, und wenn ich jetzt zurückschaue, the Lord would say, der Herr würde dazu sagen, Rob, look at where you're now. Rob, schau dir doch an, wo du jetzt stehst. Was it not necessary war es nicht notwendig, for me to use that to bring you where you are now? Dass ich das dazu verwenden musste, um mich dorthin zu bringen, wo du jetzt stehst. Yes, but do I have to go through it again? Ja, Herr, aber musst du nochmal durch? No, okay. Nein, good. Danke thank schön. You. Thank you. Okay, then I can agree. Thank you. Okay, danke. Das ist gut. Now look at Deuteronomy 8. Schaut einmal, 5. Buch Mose, Kapitel 8. And let's start with verse 2. Beginnen wir mit Vers 2. And you shall remember all the way which the Lord your God led you in the wilderness. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch durch die Wüste führte. These 40 years that he might humble you. Während dieser 40 Jahre, auf dass er euch demütigte. Testing you. euch auf die Probe stellte, to know what is in your heart, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, whether you will keep his commandments or not. Und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. If we don't draw near to God in adversity, wenn wir uns im Widerstand nicht Gott nahen, we will never draw near to God in prosperity. Dann werden wir im Wohlstand uns auch Gott nicht nahen. If we don't draw together now, wenn wir uns jetzt nicht zusammen vereinigen, in transition, wenn wir dadurch diese Übergangszeit gehen, what happens when everything is going great? Was wird geschehen, wenn dann alles super läuft? The building's finished. Gebäude fertig. And everything is just wonderful with the kids and everything alles is just wunderbar. Beautiful. Mit den Kindern, es ist alles nur schön. You could forget God like that. Du kannst einfach so Gott vergessen. So God tests us before the blessing. So prüft uns Gott vor dem Segen. Look at verse 3. Schaut mal Vers 3. And he humbled you and he let you be hungry. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Go to verse 4. Vers 4. Your clothing did not wear out. Eure Kleider haben sich nicht abgenutzt. Nor did your foot swell these 40 years. Und eure Füße schwollen nicht an diese 40 Jahre. Looked at the shoes, they never wore out. Wenn sie sich die Schuhe angeschaut haben, sie haben sich nie abgenutzt. Look at verse 5. Vers 5. Thus you know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. Daran solltet ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch erzieht, so wie Eltern ihr Kind erziehen. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his ways and to fear him. Lebt deshalb nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, und habt Ehrfurcht vor ihm. For the Lord your God is bringing you into a good land. Indem ihr seine Gebote in eurem Leben umsetzt. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. I have been in a good land for the last 30 years. Die letzten 30 Jahre war ich bereits in einem guten Land. Wonderful. Peace in my heart. Friede in meinem Herzen. Fellowship. Gemeinschaft. Worship. Anbetung. And yet at the same time, und doch zur selben Zeit, while you're enjoying the goodness of the land, während du ja bereits die Güte des Landes genießt, God is bringing you further. Bring dich Gott noch weiter. To a deeper purpose. Zu einem tieferen Zweck hin. So as you're enjoying his goodness, he's also disciplining you at the same time. Während du bereits seine Güte genießt, du dich doch auch disziplinieren zur selben Zeit. And by faith you believe this. Und im Glauben nimmst du das an. When I was I think I was 19. I'm always 19, but ich glaube, ich war 19. So is, und some, meistens war ich, oder but I really war think 19. It was when I was 19 or 20 maybe. Ich glaube, das war, als ich 19 I read 20 a book war. By Watchman Nee. Da habe ich ein Buch gelesen von Watchman Nee. And it talks he said this, let God thoroughly deal with you. Lass Gott wirklich gründlich an dir arbeiten. I said, okay. Okay, I wrote it in my Bible. I said, God, thoroughly deal with me. Dann habe ich mir das in die Bibel geschrieben und gesagt, schau, Gott arbeite an mir gründlich. And he did. Und er tat das. I hated every moment. Habe jeden Moment daran gehasst. And I said, I can take more. Go ahead. Ich kann noch mehr durchhalten, just do Gott. It. Stop. Mach das nur. Oh, nein, stopp. Can't take any more. A little more. A little more. Bisschen, nur ein bisschen noch. And God's dealing with you and crushing you. Und Gott handelt an dir. Und da wirst du zerquetscht. And you're just believing that God is preparing me. Und man glaubt einfach, dass Gott mich vorbereitet. I remember working construction and ich habe auf dem Bau gearbeitet. Bill never even let us have lunch. Und der Bill hat uns nie was zu essen gegeben. Just like the slave driver, you know? Sklaventreiber. We didn't. How many, for years we never even had lunch, right? Jahrelang gab es nichts zu essen. Yeah, you had to eat while you were working. Werkzeug in einer Hand und das Frühstück in der anderen. Finally we revolted and we got a half-hour lunch break. Und schließlich haben wir einen Aufstand gemacht und gab es dann eine halbe Stunde Arbeitspause. And sometimes it was so hot out there, you're just thinking, man, oh man. Manchmal war es so heiß draußen. And I was just thinking, it's better than being in a Romanian prison camp. Ich habe mir gedacht, das ist schon besser als in einem rumänischen Gefangenenlager. Oder vielleicht gar in Sibirien. God is training me. Gott trainiert He's mich. Disciplining me. Er diszipliniert mich. And it, when you think like this, und wenn du diese Einstellung hast und du denkst, see, their unbelief was toward the process that would bring them there. Ihr Unglaube, der bezog sich auf diesen Prozess, der sie ja in das verheißene Land bringen sollte. God wanted to humble them. Gott wollte sie demütigen. By making them dependent on him. Indem er sie von sich abhängig machte. That they would need him. Dass sie ihn brauchen würden. So God brings us into situations where we have to cry out. Und so bringt uns Gott da in Situationen, wo wir zu ihm schreien müssen. That we can't get through without him. Wir können da ja nicht durch ohne ihn. Little things like, you know, as teenagers, God brings us into these like amazing crises. Und das mögen ausschauen wie kleine Dinge, aber als Teenager kann es sein, dass es für uns riesige Krisen sind. Like, I like this guy, but he doesn't know it. Ich mag diesen Jungen, aber der weiß das It's gar a crisis. Nicht. Was für eine Krise. Sweet 16 and you're in the crisis Süße of your life. Und die Lebenskrise schon. And God is disciplining. Und Gott diszipliniert dich. God is teaching, saying, come er to me. Dich. Talk to me about it. Sprich zu mir. Get to trust me. Know me. Vertrau mir. Because I'm going to bring you into bigger things. Denn ich habe noch viel größere mit dir. And I want you to know my voice ahead of time. Und ich möchte, dass du meine Stimme kennenlernst und sie im Vorhinein weißt. Look at verse 16. Vers 16. In the wilderness he fed you manna which your fathers did not know. Er hat euch durch die große schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden. That he might humble you and that he might test you to do good for you in the end. Er hat euch Manna gegeben. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und euch auf die Probe stellen, um euch letztendlich mit Guten zu beschenken. Now watch this last verse. Letzter Vers, schau mal hier. Otherwise you may say in your heart, my power and strength and the strength of my hand made me this wealth. Vers 17. Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. This is the church that we have all built. Das ist die Gemeinde, die wir alle gebaut haben. Lebgasse 34. Lebgasse 34. 16 stories high. 16 Stockwerke hoch. Wow. This is the church that Let's put our picture on the wall. This is the church that we have built. Lass uns unsere Bilder an Fenster machen. We never had a problem. Wir hatten nie ein Problem. We never had one conflict. Wir haben es geschafft, nie ein Konflikt. All of us are the best of friends. Wir alle sind die besten Freunde. It's amazing how erstaunlich good we are. Wie gut wir sind. How strong we've been. Wie stark wir gewesen sind. This is what God fears more than anything. Und das fürchtet Gott mehr als alles. Was it not necessary for the Christ to suffer? War es nicht notwendig, dass der Christus leiden musste? To enter his glory. Um in seine Herrlichkeit einzutreten. Was it not necessary for us to suffer to enter his glory? War es für uns nicht notwendig, dass wir leiden müssten, um in seine Herrlichkeit einzutreten? And as we look back, und wenn wir da zurückschauen, we smile at each other and say, dann lächeln wir einander an und sagen, was it not necessary, war es nicht notwendig, for God to test us. Dass Gott uns so erprüft. Now there's a verse in Romans 11:33 that I like a lot. Da gibt es einen Vers in Römer 11, Vers 33. It says, oh the depths both of the wisdom and knowledge of God. Oh die Tiefen der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. It says how unsearchable are his judgments, wie unerforschlich sind seine Urteile, and his ways past finding out, und seine Wege jenseits unseres Erforschens. His judgments are the decisions that he makes. Seine Urteile sind Entscheidungen, die er trifft. Unsearchable, unerforschlich. His ways, watch this, are seine Wege. In the Greek says untraceable. Seine Wege sind unaufspürbar. You know what that's like? You see that bird out there? Seht ihr dort diesen Vogel? On the tree? Auf dem Baum. I want you to find out where he was hatched. Ich möchte, dass ihr herausfindet, wo er geschlüpft ist. Oh, ja. It's impossible. Unmöglich. Go, find out. Find heraus, wo It's untraceable. Unergründbar. There's no way to find out where that bird was born. Da gibt's keine Möglichkeit herauszufinden, wo dieser Vogel geschlüpft ist. These are the ways of God, untraceable. Das sind die Wege Gottes, sie sind unaufspürbar. We have no idea, we have an idea what he's doing, but how he's doing it, we have no idea. Wir haben vielleicht eine Vorstellung, was er vielleicht tun mag, aber wie er das vollbringt, keine Ahnung. He knows how to test us. Er weiß, wie er uns prüft. They came through the Red Sea. Sie kamen durch das Rote Meer. And they saw the Egyptians die in the water. Sie sahen, wie die Ägypter da ertranken im Wasser. And they were so happy. Und sie waren da so froh drüber. Oh yeah, yeah, yeah. Ja, super, way to so. Go, God! You're Jehovah, ja, you're ja, our ja, baby. Hey. In the water, drink the water. Oh yeah. Trink they das were Wasser. So happy. Sie waren da so froh. And then Moses said, "This way." Moses sagte, hier geht's lang. Oh yeah. Ja, super. Auf geht's. Oh yeah. Oh yeah. Have you got any water? Hat jemand hier Wasser? Nah. Nicht wirklich. Oh yeah. Oh man, yeah. Second day. Anybody got any water? Hat jemand Wasser hier? Nope. No. Ah. Third day, no water. Dritter Tag, kein Wasser. God was testing them. Gott hat sie geprüft. I mean, that what a cruel test, no water. Was für ein grausamer Test, in the wilderness. In der Wüste. But they had just seen the Red Sea part. Aber sie haben ja gerade gesehen, wie das Rote Meer sich geteilt hat. So the test was at the same level as what God just did. Die Prüfung war genau auf der gleichen Ebene wie das, was Gott bereits getan hatte. What are you going to do now? Was wird er jetzt tun? You know what they did? They complained and they complained and they complained. Sie haben sich beklagt und beklagt und beklagt. Instead of saying, Moses, maybe we should pray. Anstatt zu sagen, Mose, ich glaube, wir sollten beten. Hallelujah. Hallelujah. Dear God, who just parted the Red Sea, we need water. Lieber Gott, du hast ja gerade das Rote Meer gespalten. And you know what God would have done? Wir brauchen jetzt Wasser. He would have sent the thunderstorm. Okay, enough water. Ein Gewittersturm gesandt. Oh, danke Gott, genug Wasser. Lord, we're hungry. Herr, wir haben Hunger. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Thank you. 11 days to the promised land. 11 Tage in das verheißene Land. And they failed the test. Und sie haben völlig versagt in diesem Test. God knows exactly how to test us. Und Gott weiß ganz genau, wie er uns prüft. And the way he does it is unsearchable. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist unergründbar. Untraceable. Unaufspürbar. But we know he does it. Aber wir wissen, dass er das tut. And then when we look back, wenn wir dann aber zurückschauen, we say, boy, wasn't that necessary? Sagen wir, war das nicht notwendig? Yeah, I was so darn proud. Ich war so stolz. God just gave me a spanking. Wow. Gott hat mir da ein paar Schläge gegeben. Und wow. And God says it was necessary. Und Gott hat gesagt, das war nötig. Oh, yeah, okay. Okay. It's amazing. Erstaunlich. Remember, they were in unbelief, not toward the fact that there was a promised land. Erinnert euch daran, die waren nicht im Unglauben darüber, dass es ein verheißenes Land gab. But the process to get there. Aber das Problem war, dass sie keinen Glauben hatten in den Prozess, der dorthin führen sollte. We all believe that we're going to heaven. Wir glauben alle, dass wir in den Himmel gehen, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. We all believe that we have a spiritual gift. Wir glauben alle, dass wir eine geistige Gabe haben. We all believe that God wants to use us. Wir glauben alle, dass Gott uns verwenden that möchte. That there's a promised land, there's a rest. Ah, das ist ein weißes Land, da ist eine Ruhe. That God has a special plan for me. Ein spezieller Plan Gottes für mich. But we don't have faith in the process that will bring us there. Aber wir haben keinen Glauben an diesen Prozess, der uns dorthin bringt. That's where we fail, right there. Und genau dort versagen wir. But these things are necessary. Aber diese Dinge sind notwendig. So as we look back, wenn wir jetzt einfach zurückschauen, we can be cleansed of anger or bitterness. Da können wir mit diesem Gedanken einfach gereinigt werden von Zorn und von Bitterkeit. I wouldn't want to go through it again, but it was necessary. Ich würde nicht nochmal durchgehen wollen, aber and vielleicht war das notwendig. Let's go forward. Und lass uns vorwärts and gehen. There's going to be a lot of things that are necessary there. Und da wird es auch eine Menge Dinge geben, die auf diesem Weg notwendig sind. In Romans 8:18, just to close. In Römer 8:18, it says, da sagt es, that the sufferings of this present time, dass die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit, cannot be compared with the glory that will be revealed in us. Nicht verglichen werden kann mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. So just to close, let God thoroughly deal with you. Jetzt im Abschluss, lass es einfach zu, dass Gott wirklich gründlich an dir arbeitet. Draw near to him. Nahe dich ihm. Have faith in the process. Hab Glauben in diesem Prozess. God will not fail us. Gott wird dann nicht uns einfach im Stich lassen. He will bring us to where he's intended us to be. Er wird uns genau dorthin bringen, wo er es beabsichtigt hat. We're going into this building project. Wir treten da ein, in dieses Gebäudeprojekt. It's a process. Ein Prozess. Have faith in the process. Habt Glauben in diesem Prozess. You know what, even in the worst case in 1 Corinthians 11, selbst im schlimmsten Fall im 1. Korinther Vers 19. There was division in the church in Corinth. Da gab es eine Spaltung in der Gemeinde in Korinth. And the Apostle Paul said, und der Apostel Paulus sagte, it was necessary, es war notwendig, so that those who are approved of God might be made manifest. Auf dass die vor Gott bewährt waren, sich dabei offenbaren würden. Paul could look at the situation. Paulus konnte diese Situation betrachten im Nachhinein. He could see the complainers. Und da sah er die sich beklagten. He could see the worshipers. Und er konnte die sehen, die anbeteten. And even in the worst case situation, und selbst in diesem schlimmsten annehmbaren Fall, it was profitable. War es doch nützlich. Let's pray. So lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. That you are leading us somewhere. Du uns führst. No mistake. Und da gibt es keine Fehler. Your ways are untraceable. Deine Wege sind unergründlich. Past finding out. Jenseits unseres Erforschens. Maybe somebody's here tonight, you've never received the Lord. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und sie haben noch nie den Herrn empfangen. If you died tonight, would you go to heaven? Wenn sie heute Abend sterben würden, würden sie in den Himmel kommen? Are you sure? Sind sie sicher? Let's be sure tonight. Lass uns sicher sein heute Abend. Let's pray. Lass uns beten. And ask God for forgiveness. Und bitten wir Gott um Vergebung. To cleanse your guilt. Dass er sie reinigen will. Your faults. Die Fehler. Your sins. Die Sünden. Washed in the blood of Jesus. Alle gewaschen im Blut Jesu Christi. Cleansed and clean. Gereinigt, sauber. Say God forgive me. Sagen Sie einfach Gott vergib mir. Receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. I want to be disciplined too. Ich möchte auch diszipliniert werden. I want to be loved by you. Ich möchte auch von dir geliebt werden. I want to be brought to a good place. Ich möchte zu einem guten Platz hingebracht werden. In Jesus' name we pray. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen.